Umlaufbeschlüsse des Landesvorstands NRW der Piratenpartei Deutschland vom 27. Juli bis 16. August 2017. Mit Ticketnummer 255502 wurde ein neues Mitglied im Landesverband aufgenommen. Ticketnummer 255802 ist ein VKV-Antrag aus Mettmann über 1300 Euro für den Bundestagswahlkampf. Eine Liste der Einzelposten liegt anbei. Dieser Antrag wurde angenommen. Ticketnummer 256055 ist ein VKV-Antrag aus Düren über 1800 Euro für den Bundestagswahlkampf. Auch dieser Antrag wurde angenommen. Ticketnummer 256150 ist ein VKV-Antrag aus Unna über 22,99 Euro für 100 Kabelbinder. Auch dieser Antrag wurde angenommen. Ticketnummer 256176 ist ein VKV-Antrag aus Paderborn über insgesamt 819 Euro für den Bundestagswahlkampf mit einer Liste der Einzelposten im Anhang. Auch dieser Antrag wurde angenommen. Ticketnummer 256184 ist ein Finanzantrag aus Dortmund. Der Vorstand möge beschließen, den Infostand auf dem Dortmunder CSD am 9. September mit einem Beitrag von 500 Euro aus dem solidarischen Werbemittelbudget zu unterstützen. Auch dieser Antrag wurde angenommen. Ticketnummer 256057 ist ein VKV-Antrag aus Heinsberg über insgesamt 3000 Euro für den Bundestagswahlkampf mit einer Auflistung der Einzelposten. Doch dieser Antrag wurde angenommen.